Mittwoch, 25. Mai 2016, Deutsches Theater in Berlin. Dieter Mann stellt seine Autobiografie vor, am historischen Ort. Die Veranstaltung musste wegen des Andrangs kurzfristig aus dem oberen Foyer in die Kammerspiele verlegt werden. Dieses Theater war seine Heimat von 1964 bis 2006. Die Garderobe nannte er gern sein Wohnzimmer. Nun sitzt er da, bald 75, leicht gebeugt und den fast kahlen Kopf geneigt. Dieter Mann wartet ab. Er blickt zu uns, sucht im Zuschauerraum. Wer ist da? Ich sehe Christian Grassoff, Bernd Stempel, viele Vertraute aus Betriebsbüro, Verwaltung und Technik. Und natürlich der jetzige Intendant Ulrich Kuhn, der seinen Vorvorgänger später eine Legende nennen wird. Schon als Dieter Mann das Publikum begrüßt, ist klar, es ist nicht wie früher, soll es auch nicht sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein wirklich entspanntes Verhältnis zur vergehenden Zeit erreicht man wahrscheinlich nie. Das beginnt schon damit, dass man sagt, die Zeit vergehe. Stimmt nicht. Man selber ist es, der vergeht. Dieter Mann redet nachdenklich über das Ethos in seinem Beruf, lebensklug. Er erwähnt seine Parkinson-Erkrankung beiläufig. Er ist an jenem Abend wieder voll da, auch wenn die markante Stimme weicher und rauer geworden ist. Hier im Deutschen Theater hat es angefangen für Dieter Mann 1964. Er ist 23, als ihn der Regisseur Fredo Solter von der Berliner Schauspielhochschule ans DT holt für die Hauptrolle im Gegenwartsstück Unterwegs des russischen Autors Viktor Rossow. Mit ihm kommt auch seine Kommilitonin Christine Schorn. Dieter Mann ist im Stück der aufmüpfige Volodya, hier im Disput mit seinem von Ernst Kahler gespielten Vater. Entscheide dich! Ich habe mich schon entschieden, die Wissenschaft ist nicht kalt! Farbfernsehen, Ultraschall, Atomkraft. Sind die Menschen ehrlicher geworden durch den Flug zum Mond? Im Kosmos kreist der rote Stern. Große Ereignisse, hier nehmt sie hin wie die tägliche Zeitung. Aber vergesse ich mir den Hals zu waschen, schreit ihr Weltuntergang. Das synthetische Eiweiß schaltet Gott aus. Endgültig. Und er wollt, dass wir glauben. Euch glauben ohne Analyse. Große Zeiten, die Gebrauchsanweisung stammt aus dem Museum. Ultraschall, Eiweiß, Museum. Hör zu, drei Halbwahrheiten geben noch keine ganze. Du hast die Oberschule absolviert, mehr weißt du nicht vom Leben. Du musst dir... Du musst! Das erste Wort, als ich zur Welt kam. Am ersten Tag, an jedem Tag, du musst. Zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen, du musst. Was muss ich? Wem bin ich was schuldig? Diese Aufführung wird ein Riesenerfolg. Ein Theaterstar ist geboren, ein Berliner zumal. Auch im DEFA-Film Berlin um die Ecke von Gerhard Klein, 1965 herausgekommen und im selben Jahr nach dem 11. Plenum verboten, spielt der schmächtige Dieter Mann einen solchen grundehrlichen Rebellen, der gegen die Väter aufbegehrt, die allzu oft eben auch Vaterstaat verkörpern. In die sprichwörtliche Wiege allerdings ist ihm die Laufbahn als Künstler nicht gelegt worden. Geboren wird Dieter Mann in Berlin, der Vater im Krieg, die Familie wird evakuiert. Mit der Mutter und dem 4 Jahre älteren Bruder kehrt er 1945 aus dem Wartegau zurück in die Hauptstadt. Bis zum 18. Lebensjahr ist die Zillertalstraße in Pankow sein Kiez- und Abenteuerort. Die Schule, eine Erinnerung mit Schauder. Auf dem ersten Klassenfoto, das ich nicht mehr besitze, trug ich als einziger Junge Holzpantinen, handgeschnitzt. Mein Vater war nach seinem Fußmarsch aus der Gefängnisschaft zunächst in der Bürstenfabrik Willeb in Pankow beschäftigt. Die wurde später dann der VEB Industriebürsten und aus den Holzresten und Abfallresten schnitt er Holzpantinen. Und ich fühlte diese Beklemmung, wenn etwa zu Beginn eines Schuljahres die Berufe der Eltern vorgelesen wurden. Pelznäherin, Maschinenarbeiter, Gelächter. Ich war sozusagen als einziger in der Runde Arbeiterklasse. Und das war für die anderen wohl saukomisch, vor allem dadurch, dass ich ja nicht mal als Arbeiterkind galt. sondern nur als Hilfsarbeiterkind. Diese Erfahrungen prägen ihn nicht nur als jungen Schauspieler. Erst mit 15 findet er den Weg in eine Bibliothek. Noch als junger Erwachsener verbietet er sich, immer dann, wenn zu Hause eine Schallplatte mit klassischer Musik aufliegt, das Rauchen. Er wird, wie sein Bruder auch, Maschinenschlosser, macht mit mäßigem Abschluss seinen Facharbeiterbrief im VEB Kühlautomat Berlin, geht dann zum VEB Schleifmaschinenwerk. Damals schon weisen die Not und das Selbstbild der Eltern ihre Güte und ihre Einschränkungen, Erfahrungslinien für den eigenen Weg. Dass die Eltern uns kein Buch mitgeben konnten, das ist, nachdem man zweimal ausgebombt wurde, keine Schande. Armut ist etwas Beschissenes. Aber sie hat mich, ich denke ein Leben lang, von dem Dünkel befreit gehalten, etwas Besseres zu sein. Das Jahr 1972. Es herrscht kulturpolitisches Tauwetter in der DDR. Bücher, Filme und Theaterstücke erscheinen, die ungeschminkt und direkt, also glaubhaft, den Alltag zeigen. Einer der literarischen Protagonisten damals ist Edgar Vibeau aus Ulrich Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W.« Dieser Edgar ist 17, ein Lebenskünstler in Ost-Berlin, Träumer, Wahrheitssucher und Blue-Jeans-Träger. Am Deutschen Theater spielt ihn Dieter Mann, fast 32, eine Identifikationsfigur. Wer echter Jeansträger ist, weiß schon, welche ich meine. Was nicht heißt, dass jeder, der echte Jeans trägt, auch echter Jeansträger ist. Dazu darf man nämlich keine fetten Hüften haben und fetten Arsch. Aber das kapiert doch einer mit 25 schon ja nicht mehr. Das ist doch wie wenn einer dem Abzeichen nach Kommunist ist und zu Hause seine Frau prügelt. Jeans sind wahrscheinlich eine Einstellung und keine Hosen. Was? Ich habe überhaupt manchmal gedacht, einer dürfte nicht älter werden als 17, 18. Er fängt jetzt mit einem Beruf an oder mit dem Studium oder mit der Armee. Und dann ist mit keinem mehr zu reden. Also ich habe jedenfalls keinen mehr gekannt. Was? Die Inszenierung von Horst Schönemann, die auch die Uraufführung im selben Jahr am Hallenser Theater besorgt hatte, wird 1972 zum Publikumsrenner am Deutschen Theater. Ursprünglich hatte Ulrich Plenzdorf den Text 1969 als Drehbuch bei der DEFA eingereicht, was dort abgelehnt wurde. Nach den ersten stark besuchten Theateraufführungen in Halle und Berlin erscheinen Die neuen Leiden 1973 im Rostocker Hinsdorf Verlag. Doch die Debatten um Buch und Stück gehen im Lande weiter. Der Darsteller des Berliner Edgar mischt sich ein, hier in einer Sendung des Kritikers Dieter Kranz im Berliner Rundfunk. Ich meine, es ist überhaupt sinnvoll, wenn über Kunst diskutiert wird. Und merkwürdigerweise oder schönerweise lohnt es sich überhaupt nur, über Dinge zu diskutieren, die eben Kunst sind. Nicht? Und wissen Sie Theaterstücke, wo nachher Leute am Schluss rausgehen und sagen, ja, das war nun ein schöner Abend. Und damit ist der Abend vergessen. Diese Theaterstücke haben wir genug gehabt und haben sie auch noch, glaube ich, manchmal. Und wenn ein Theaterstück so viele Leute aus so unterschiedlichen Berufen und Kreisen und Richtungen und geistigen Richtungen und Ideologien so sehr anpackt, dass sie sich darüber öffentlich äußern und streiten, ich glaube, dann kriegt Kunst den Platz, der ihr eigentlich gebührt. Nicht? Sie muss ein Streitobjekt sein. Es muss Dinge geben, an denen man sich erhitzen kann, an denen man sich erwärmen kann, die man auch richtig ablehnt. Was soll ich? Ich kann doch nicht verlangen, dass alle Leute dasselbe Bild schön finden. Das wäre doch furchtbar. Am Deutschen Theater sind es immer wieder Klassikerstücke, mit denen Regie und Darsteller die Fernwirkungen jener alten Stoffe in die Gegenwart erkunden. 1972 spielt Mann Goethes Titelfigur Clavigo, Regie Adolf Dresen, 1974 den Ariel in Shakespeares Sturm, Regie Friedo Solter. Der Regisseur Solter ist es auch, dem Dieter Mann eine der intensivsten Arbeitserfahrungen verdankt. Solter inszeniert 1975 Goethes Torquato Tasso, jene auf ewig aktuelle Spielanordnung zum Verhältnis von Kunst und Macht, Poesie und Vernunft. Liedermann ist der herzogliche Staatssekretär Antonio. Hier im Disput mit dem Dichter Tasso, gespielt von Christian Grassoff. Der wird die Klugheit tadeln, jeder Schritt des Lebens zeigt, wie sehr sie nötig sei. Doch schöner ist's, wenn uns die Seele sagt, wo wir der feinen Vorsicht nicht bedürfen. Darüber frage jeder sein Gemüt, weil er den Fehler selbst zu büßen hat. Zudringen will ich nicht. Es mag denn sein, Zeit und Bekanntschaft heißen, die vielleicht die Gabe wärmer fordern, die du jetzt so kalt beiseite lehnst und fast verschmähst. Der Mäßige wird öfters kalt genannt von Menschen, die sich warm vor anderen glauben, weil sie die Hitze fliegend überfällt. Du bist berechtigt, mir zu raten, mich zu warnen. Denn es steht Erfahrung dir als lang erprobte Freundin an der Seite. Doch glaube nur, es horcht ein stilles Herz auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung. Es ist wohl angenehm, sich mit sich selbst beschäftigen. Wenn es nur so nützlich wäre. Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes erkennen, denn er misst nach eigenem Maß, sich bald zu klein und leider oft zu groß. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen. Nur das Leben lehret jedem, was er sei. Mit Beifall und Verehrung höre ich dich. Und dennoch denkst du wohl bei diesen Worten ganz etwas anderes, als ich sagen will. Dieses akustische Dokument lässt auch vier Jahrzehnte später spüren, mit welch leichtfüßiger Akkuratesse Dieter Mann den goethischen Text in zeitgenössischen Raum zu tragen vermag. Rückblickend beschreibt der Schauspieler, für welches Theater er steht. Ich bin Parteigänger eines präzisen Theaters, bei dem mehr mitgeteilt als hingenuschelt wird. Die Sprache ist wichtig, sonst bin ich beleidigt. Als Zuschauer und als Schauspieler. Einer Vernichtung von Texten und Figuren verweigere ich mich. Oft erschrak ich, wie um mich herum zertrümmert, abgerissen, brachial erneuert wird, um- und rückgebaut wurde. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind erfunden. Die sind gedacht. Und also gibt es Texte, die sind für mich so gültig, so schlüssig, so schön und kostbar, dass man da nichts aufmöbeln und noch Feenhaar aus der Maskenbildnerei drüber hängen muss. Dieser Tasso, der am DT über 12 Jahre gespielt wird, gehört zu den Sternstunden des deutschen Theaters. Für Christian Grassoff, für Fred Düren, der den Herzog gespielt hat, für Dieter Mann, der sich sehr an dieser Rolle gerieben hat, und für Frido Solter, den Regisseur. Solter ist bis in die späten 80er gewiss der wichtigste Regisseur für Dieter Mann am deutschen Theater. Später wird Thomas Lange auf diesen Platz einnehmen. Unvergessen für uns dabei gewesene Dieter Manns quirliger, steppender, mit Publikum und Kollegen flirtender Diener Jean, 1976 in der Revue »Zwei Krawatten« von Georg Kaiser und Mischa Spoljanski. Der Illo in Schillers »Wallenstein«, der Oranien in Goethes »Egmont«, allesamt Regie Frido Solter. Solter schreibt in einem Brief an Hans-Dieter Schütt über den Schauspieler Dieter Mann. Goethe sagt, was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm. Ich sage, und wenn er einen Gönner nicht hätte, bleibt es in ihm. Für mich war Dieter Mann eine Entdeckung im Sinne von, das Talent wird belagert mit den Texten des Dichters. Der Dichter mit der anderen Fantasie fordert das Versteckte im anders gelagerten Temperament, dem des Schauspielers. Durch Dieter Mann entdeckte ich Spaß am Entdecken von Leuten, die Lust haben, den Menschen zu entdecken. Wir hatten Glück unter widersprüchlichen Bedingungen. 1984 wird zur Zäsur für den Schauspieler Dieter Mann. Das deutsche Theater steckt seit Jahren in einer tiefen Krise. Ausgelöst durch die bleierne Endzeit der DDR mit ihren Vorgaben, Aufführungsverboten und Gängelungen, verstärkt wird dies durch einen tiefen Riss im Ensemble selbst. Hierfür stehen die Gruppe um den hochtalentierten Regisseur Alexander Lang und andererseits jene Fraktion um Altmeister Frido Solter. Der damalige, unerfahrene Intendant Rolf Rohmer, Theaterwissenschaftler aus Leipzig, steht buchstäblich auf verlorenem Posten. 1983 soll das Deutsche Theater nach Sanierungsarbeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Hauses mit Goethes Faust II wiedereröffnet werden. Regie Frido Solter, Faust Alexander Lang, Mephisto Dieter Mann. Das Projekt scheitert, aus verschiedensten Gründen. Der Intendant muss gehen. Thank you. In dieser Situation bittet der DDR-Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann den Schauspieler, er solle Intendant werden. Auch Kurt Hager, der als Chefideologe im SED-Politbüro für Kultur und Bildung zuständig ist, bedrängt ihn. Dieter Mann zögert, er sucht Rat bei Friedo Solter, beim Chefdramaturgen Hans Nadolny. Schließlich fährt er nach Berlin-Spindlersfeld zu einem früheren, hochverehrten Kollegen, der Mitte der 60er sein erster Theaterchef gewesen war. Es ist Wolfgang Heinz. Heinz, geboren 1900 in Pilsen, deutscher Jude, Emigrant am Zürcher Schauspielhaus, bis 1969 Intendant am DT, ist im Schauspielerleben von Dieter Mann damals vor allem eines, ein verlässlicher, beinahe väterlicher Ratgeber. Wolfgang Heinz bestärkt ihn, das Amt zu übernehmen. Ein wohl entscheidender Zuspruch. Ab 1966 war Dieter Mann in Solters Nathan-Inszenierung der Tempelherr. Wolfgang Heinz spielte die Titelrolle, über 300 Mal. In einer Szene, der ersten, wird der Tempelherr vom Nathan gefragt, ob er ihn mal ansprechen dürfe. Daraufhin reagiert der Tempelherr sehr unwirsch mit den Worten, was, Jude, was? Solter wollte, dass ich das so spiele und spreche, als spuck dich einen Menschen an. So. Solter immer wieder, sei rotziger. Dieter, du musst diesen Nathan mit Worten anrotzen. Anrotzen war für mich nie ein Problem, ich bin Berliner. Aber doch nicht diesen Mann. Ich habe mich furchtbar geniert, ich spürte die Unzufriedenheit Solters und konnte nichts dagegen tun. Der alte Heinz, mein Vorbild, merkte meine Scheu, nahm mich in der Pause zur Seite und sagte, Dieterchen, schau, als ich so alt war wie du, haben diese jungen Menschen mich angespuckt, weil ich einen gelben Stern trug. Sie waren verführt, sie waren verbohrt, sie waren gefährlich für mich, aber es waren keine schlechten Menschen. Das hat mich lange beschäftigt. Wie viel Großherzigkeit verdienen jene, die anderen Menschen die Würde nehmen? Wie sehr muss Geschichte erst erkalten, ehe man milde auch über Täter urteilen kann? 7,5 Jahre bis 1991 ist Dieter Mann Intendant des Deutschen Theaters. Eine aufzehrende Zeit. Probenpläne, Finanzen, Premierendruck, verbotene und durchgesetzte Aufführungen. Liest man in Manns Erinnerungen, die seine eigene Rolle im Widerstehen gegen den Übermut der Ämter im DDR-Kulturbetrieb eher untertreiben, und folgt man den Äußerungen damals aktiver Kollegen aus der Theater- und Kulturszene, so steht fest, er hat das Haus mit Anstand, List und Geschick geleitet. 1985 bereits, ein Jahr nach Dieter Manns Amtsantritt, kommt es vor der Premiere von Johannes R. Bechers Winterschlacht, Regie Alexander Lang, zur Kraftprobe zwischen Politik und Theater. Berlins SED-Bezirkschef Konrad Naumann wollte partout nicht den der Inszenierung vorangestellten Heiner Müller-Text Wolokolamske Chaussee 1, in dem desertierende Sowjetsoldaten im Zweiten Weltkrieg vorkommen, auf der Bühne sehen. Dieter Mann beharrt auf der Fassung. Er bringt seinen eigenen Rücktritt von der Intendanz ins Gespräch. Am Ende wird Heiner Müllers Text gespielt. Ende der 80er Jahre holt er den Autor, ebenso den beargwöhnten Regisseur Frank Castorf, zum Inszenieren in die Schumannstraße. 28. Oktober 1989. Das Haus ist übervoll. Viele verlangen noch, eingelassen zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße in unserem Haus, was Sie per Akklamation bereits getan haben, sehr herzlich Walter Janker und seine Gattin. Wir haben uns zu diesem schnellen Unternehmen entschlossen, wie Sie sehen. Sie merken selbst, dass ich auch sehr aufgeregt bin, weil vorm Theater stehen noch Hunderte, die auch mithören wollten. Ich bitte Sie als Hausherr, es ist ein sehr schönes und sehr teures Theater. Und wir haben wir haben doch Erfahrung. Wir entsinnen uns doch an den 7., 8. und 9. um den Staatsfeiertag herum. Und das war auch meine Rede an die draußen Gebliebenen. Wir werden also am Sonntag in einer Woche im Rahmen unserer Matinee das Programm ändern und diese Lesung mit einem anderen Schauspieler wiederholen. An jenem denkwürdigen Samstag liest Ulrich Mühe die Janka-Texte. Zwei Jahre später verlässt dieser Schauspieler das DT-Ensemble. In einem Abschiedsbrief an das Haus formuliert er: Ich bedanke mich für die Arbeit, die mir das Theater in den 8 Jahren meines Engagements übertragen hat, die mich durch große Forderungen in meiner künstlerischen Entwicklung befördert hat. Ganz besonders bedanke ich mich bei Dieter Mann, der immer ein verständnisvoller Partner und vorsichtiger Lenker war. Mit dem Eintritt von Thomas Langhoff ins Amt des DT-Intendanten 1991 hat Dieter Mann endlich wieder Zeit fürs Theaterspielen. Und er kann sich Texte suchen, die wie für ihn den Sprechkünstler, den Denkspieler, den Wortakrobaten gemacht sind. Zu einem enormen, auch deutschlandweiten Tourneeerfolg wird 2003 sein Thomas-Mann-Abend Fülle des Wohllauts, Regie Markus Misslin. Dieter Mann spielt den Wehrhahn am Deutschen Theater in Hauptmanns Biberpelz, den Jakow in Gorkis Die Letzten und, auch dies in der Regie von Thomas Langhoff, 1997 den Odysseus in Botho Strauß' Ithaka. Er gibt ihn dunkel, böse, scharf und unerbittlich. Es droht uns ein hartes Gefecht. Nur die Besten bestehen den Kampf. Du weißt, unser Geschlecht verträgt keine Schande. Überall auf der Welt gilt unsere Ehre. Allen voran steht unsere Stärke, unsere Mannheit, unser Heldenmut. Diese Arbeit hat Dieter Mann sehr beschäftigt. Er mag diesen Autor. Zu Botho Strauß' Geburtstag schenkt er dem Dramatiker, den er bis heute nie getroffen hat, jenes Stirnband, das er als Odysseus in der Inszenierung getragen hat. Vor der Premiere ist Dieter Mann auf einem Turn in der Ägäis. Er ist seit Jahrzehnten passionierter Segler und ankert nun in jener Bucht vor Ithaka, von der aus Odysseus einst losgefahren sein soll. Gern zitiert der Schauspieler bis heute eine chinesische Lebensweisheit, die sein 2008 verstorbener Bruder Otto, der viele Jahre als Korrespondent in Asien war, oft verwendet hat. Alles kommt zu dem, der warten kann. Und Dieter Mann kann das Warten, oder muss es auch können in diesen Jahren. Einige der großen Rollen kommen nicht in seinem Haus zu ihm oder erst, als er 2006 aus dem Ensemble geht, nach 42 Jahren. Andere große Häuser schmücken sich gern mit dem berühmten Namen. Lessings Nathan der Weise nennt er wohl das Stück meines Lebens. Und Dieter Mann spielt endlich die Titelfigur 2002 und 2007 am Staatsschauspiel Dresden, Regie Holk Freitag. Derselbe Regisseur besetzt ihn im Jahr darauf als König Lear. 1999 schon war er in Dresden in der Regie von Hasko Weber als Schillers Wallenstein zu sehen. Am Berliner Ensemble ist er 2006 in der Regie von Thomas Langhoff der Edgar in Strindbergs Totentanz. Und 2010 holt ihn Frank Castorf an die Berliner Volksbühne in seine Walter-Mehring-Revue Der Kaufmann von Berlin. Trotzdem, es bleibt ein Rätsel, warum einige große Altersrollen Dieter Manns an Berlin vorbeigegangen sind. Den Timon, Shakespeares Timon von Athen, so hatte er es hier im Kulturradio vor einigen Jahren mal gesagt, den würde er schon gern noch spielen. Schöne Vorstellung. Diesen Titel hat Dieter Mann seiner Autobiografie gegeben. Darin formuliert der Schauspieler mit Mut zu großen Worten sein Verständnis vom Beruf. Wir Theatermenschen sind nicht die Entertainer der Konsumgesellschaft, aber auch nicht die moralischen Richter des Gemeinwesens. Wir sind nicht die Zweifelzerstreuer vom Dienst und noch weniger sind wir die Retter der Verzweifelten, da wir selbst nicht zu retten sind. Nein, wir bleiben blinde Wanderer auf den steinigen Feldern der Sehnsüchte, aber manchmal ertasten wir etwas, was sich nach Glanz anfühlt. Dann kräftigt das Theater die Potenz der Selbstveränderung. Dann hat es, ich meine dies so sagen zu dürfen, eine gewisse Tröstlichkeit. Der Anlass für Theater bleibt der Widerspruch zwischen Tatsächlichem und Erwünschtem. Den elend beständigen Abstand zwischen beidem kritisiert die Kunst, ohne auf raschen Frieden zwischen den Polen zu bauen ohne aber auch mit der Wirkungslosigkeit zu kokettieren.